Ja, hallo und herzlich willkommen zum 25. sylphmedia.de Podcast. Ich bin René und ich glaube, ihr habt schon gemerkt, dass irgendwas anders ist heute. Ja, nicht nur die Akustik, sondern auch die Besetzung. Der Holger ist heute nicht dabei. Keine Angst, dem Holger geht's gut. Es hat nichts mit Holger zu tun, obwohl irgendwie schon. Kurz zu den Hintergründen, warum ich heute allein euch durch diesen Podcast führen werde. Und zwar ist es so, dass das zeitlich immer ein bisschen schwierig ist, wenn zwei Leute sich treffen müssen. Ihr habt es gemerkt, die Podcast-Frequenz war in letzter Zeit ein wenig, sagt man, hoch oder niedrig. Die Abstände waren groß zwischen dem Podcast. Und weil der Podcast ja laut Definition schon was regelmäßig Erscheinendes ist, habe ich mir gedacht, wage ich heute mal ein Experiment. Und ja, werde eben den Podcast mal alleine gestalten. Das ist nicht ganz so einfach wie ein Podcast zu zweit. Also dieser Podcast wird sich erheblich wahrscheinlich von den anderen unterscheiden. Das liegt nicht nur daran, dass ich ihn alleine mache. Ich werde ein bisschen das Tempo versuchen rauszunehmen. Ihr wisst, dass ja, Tempo bei mir recht hoch ist und damit ihr mir leichter folgen könnt, werde ich einfach versuchen, die Geschwindigkeit ein bisschen runterzusetzen. Ja, inhaltlich werde ich mich wahrscheinlich dann eher auf irgendwelche Themen stürzen, ja, die so aus dem Hintergrund meiner Ansichten kommen. Heißt, also das wird jetzt hier kein News-Podcast oder so, ne, das definitiv nicht. Aber zu den Inhalten komme ich vielleicht gleich nochmal. Was sich auch ändern wird, dadurch, dass ich keinen Gesprächspartner mehr habe. Also, ich meine jetzt für diesen Podcast. Also Holger wird definitiv wieder mit dabei sein. Aber die Podcasts, die ich ohne Holger machen werde, werde ich ja keinen haben, mit dem ich mich austauschen kann oder der halt mal übernehmen kann, wenn mir gerade nichts einfällt. Aber ich habe mir einfach die Gitarre genommen. Ich mache das im beruflichen Umfeld auch teilweise so, dass ich einfach zum Nachdenken mal zur Gitarre greife. Und ja, also wenn im Hintergrund Geklimper gehört, keine Angst. Es ist nicht der Straßenmusikant vor eurem Haus. Ich bin's und ich denke gerade nach, ja. Ja, was jetzt nun diese Podcast-Änderung für diesen Podcast oder diese Art des Podcasts betrifft, ist es so, ich habe ja ungefähr, ich weiß gar nicht, 2005, glaube ich, angefangen mit Podcasting. Das hing damit zusammen, dass ich Podcast gehört habe von Adam Curry, dem ehemaligen MTV-Moderator, im deutschen Bereich Alexander Wunschel. Oder heißt er nur Alex Wunschel? Ja, Alex Wunschel, keine Ahnung. Ich glaube ja. Dann das Abenteuer Leben. Und das hat mich irgendwie dazu angeregt, nachdem ich am Anfang noch sagte, naja, man muss ja nicht alles machen, kam es dann doch dazu, dass ich gesagt habe, ich probiere es doch einfach mal aus. Ja. Und damals noch im Rahmen eines anderen Blogprojektes. Ja, und weil man ja am Anfang ein bisschen mit Medien spielt oder mit Dingen spielt, also in dem Fall ist es ja ein Medium gewesen, war das mehr so die Vorlesegeschichte eines Blogs. Also es war ziemlich geskriptet, wir haben das zu zweit gemacht. Und ja, das entwickelte sich dann dahin, dass man eher freie Gespräche gemacht hat, weil wir festgestellt haben, wenn man so im Dialog ist, dass man einfach dann eine lebendige Entwicklung bekommt und dann doch einiges Interessante zutage gefördert wird. Ja, nichtsdestotrotz habe ich parallel auch allein einen Podcast gemacht, also dass dann mehr so die Nachrichtenschiene im speziellen Bereich American Football. Ja, und da komme ich jetzt so gut auf 200 Podcasts. Und jetzt war die Überlegung gewesen, halt aufgrund der, also nachdem ich jetzt mit Holger ja angefangen habe, zwischendurch auch noch Podcasts wie den Black Story Podcast gemacht habe oder den Podcasten, war jetzt die Überlegung, ob eventuell die Zeit reif ist, dieses Podcast Experiment und dieses Rumspielen, was ja über lange Jahre jetzt ging, abzubrechen. Weil, also ich finde, wenn man einen Podcast veröffentlicht, dann muss der schon regelmäßig erscheinen. Oder man muss es unter einem anderen Stern machen, dass es so eine Gelegenheitssendung ist. Ja. Aber da braucht ja der Hörer auch ein bisschen Sicherheit. Also ihr, ne? Ja, und jetzt war die Überlegung, aufhören oder gucken, ob man vielleicht doch nochmal was probiert. Ja, und jetzt habe ich mich entschieden, weil ich gerne mit Holger weiter podcasten möchte, die Lücken einfach selber zu füllen. Ja, und das werden wir eben auf die Form oder auf diese Art und Weise, wie ich es jetzt hier mal experimentell versuche, machen. Ja. Und ja, inhaltlich wird es, wie gesagt, dem wahrscheinlich sich entgegenbewegen, was mich eigentlich schon lange Zeit reizt. Also, und zwar euch halt mit Ansichten versorgen oder mit Anregungen, weil ich habe selber festgestellt in der Vergangenheit, dass einen die Anregungen oder Ansichten anderer manchmal auch ganz neuen Dingen entgegenbringt. Also man könnte auch sagen, inspirierend wirken. Und ja, vielleicht dazu mal ein Beispiel. Also ich hatte vor, als diese Blogzeit begann, das war, muss auch so um 2004 gewesen sein. Ich glaube, es war 2004. Und da hatte ich einen Podcast gelesen, einen privaten Podcast, wo wirklich jemand von deinem Leben schrieb. Und es waren, ich glaube, drei Studenten, die halt dann dort abwechselnd, habe ich Podcast gesagt, ich meine natürlich Blog, also ich schrieb einen Blog. Und die haben abwechselnd in diesem Blog eben Beiträge veröffentlicht, was sie halt gerade so tun. Und einer dieser Schreiber war sehr interessant, der berichtete von seinem Gang in die Staaten. Und hat da wirklich so privates Zeug geschrieben, also. Und er hat halt auch interessante Passagen in seinem Leben gehabt. Also es ist natürlich jetzt für euch möglicherweise, oder es scheint euch möglicherweise langweilig, wenn einer von seinem Leben schreibt, was er gerade so tut und mit wem er wohin geht oder was. Aber der war eben in den Staaten unterwegs. Es war ein sehr aktiver junger Mensch und da bin ich doch zu einigen Anregungen gekommen, die ich dann letztendlich auch für mich umgesetzt habe. So ist zum Beispiel meine Arbeit beim American Football initiiert worden quasi, ja, weil ich gemerkt habe, ja, eigentlich hat er recht, was er schreibt. Man muss das einfach nur anpacken. Also er hat es in einem völlig anderen Bereich gemacht und ich habe das quasi für mich rausgezogen und auf einen anderen Bereich gebracht und bin halt innerhalb kürzester Zeit vom American Football interessierten Menschen zum Pressesprecher eines Berliner Vereins gekommen. Ja, die andere Sache war, dass ich halt auch angeregt durch ihn auf den Sport Golf aufmerksam geworden bin. Oder besser gesagt, also Sport Golf klingt jetzt ein bisschen hochgestochen. Also eigentlich war es nur das Abschlagen von Golfbällen. Ich wusste vorher nicht, dass in Berlin eben Abschlagplätze existieren. Also für mich war auch dieser Bereich so völlig. Ja, war nicht in meiner Wahrnehmung. Und ich habe daraufhin immer geguckt, was in der Umgebung ist. Und habe Tatsache wenige Tage später auf einer sogenannten Driving Range, also einem Abschlagplatz, angefangen zu arbeiten. Also nach Feierabend. Das heißt, ich bin nach 8 Stunden Büro, bin ich raus. In einem Golfkart auf eine große Wiese und habe mit dem Golfkart mit einem Podcast im Ohr Bälle eingesammelt. Ja, und das war eine sehr entspannte Zeit, trotz ungefähr 2 oder 3 zusätzlicher Arbeitsstunden. Ja, hatte ich wirklich ich das genossen, diese Zeit dann nochmal 3 Stunden runterzukommen, quasi dem Sonnenuntergang entgegenzufahren. Ja, und da habe ich irgendwie auch ein bisschen eine Dankbarkeit empfunden, dass eben Menschen einen Teil ihres Lebens der auch sehr inspirierend sein kann, öffentlich zugänglich machen. Ne? Und ja, mit dem Blog habe ich eigentlich mal versucht, so ein bisschen was zurückzugeben. Ne? Also eben auch Sachen, die ich interessant finde, die vielleicht auch nicht jeder mitkriegt, weil um auf interessante Sachen zu stoßen, muss man halt auch danach suchen. Und das ist alles ein bisschen mit Zeitaufwand verbunden. Und ich denke, ihr wisst ja am besten, wie zeitaufwendig das ist. Oder besser gesagt, wie wenig Zeit zur Verfügung steht, um solche zeitaufwendigen Dinge noch zu tun. Also lese viele Sachen im Internet, ihr werdet sicherlich auch eure Quellen haben, und man stößt immer wieder auf interessante Dinge, die man dann auch nachverfolgen will. Aber es ist halt einfach nicht die Zeit da, das auszuprobieren. Und deswegen versuche ich die Sachen, die ich halt ausprobiere, die ich interessant finde, wo ich denke, hier, guckt euch das mal an, vielleicht ist das auch was für euch, die versuche ich einfach in diesem Blog eben niederzuschreiben. Und eigentlich hatte ich auch vor, mal abstraktere Sachen, also die halt so Einstellungen betreffen, die vielleicht auch Sachen betreffen, wie man Dinge, die vielleicht nicht so toll im Leben laufen, durch eine ganz andere Brille sehen kann. So eine Dinger würde ich halt auch gern an euch weitergeben. Aber ich glaube, das ist im Rahmen des Blogs einfach nicht so machbar, weil es auch ein sehr anstrengendes Thema ist und vielleicht ist ja der Podcast oder die Lücken im Podcast, die wir jetzt ja schon seit längerem haben, der richtige Ort für sowas. Also ich kann mal kurz gucken, was ich mir da schon so beim Nachdenken an Themen zusammengesucht habe. Kleinen Augenblick. Ihr wisst, was das ist, es tut mir leid. Es hört gleich auf, ich. So. Ja, also Themen, die ich da so ins Auge gefasst habe, sind zum Beispiel so Wahrnehmung, Erwartung und Wirklichkeit, ne? Also wie die Wahrnehmung von einer Sache mit den Erwartungen, die man hat, zusammenhängt und was dann eigentlich, ob das reale Bild ergibt. Dann vielleicht auch, wie man sich sportlich aktivieren kann. Ich weiß, dass einige gern mehr machen würden im sportlichen Bereich, als sie wirklich tun und dass sie aufgrund von Arbeit und Familie das nicht zeitlich hinbekommen. Da habe ich vielleicht auch ein paar, das wäre vielleicht auch mal ein Thema, was man so besprechen könnte. Dann ein Thema, was mir noch einfiel, was ich auch gern vielleicht mal hier breittreten würde, wäre, wie der Beruf, den man ausübt, das eigene Wesen beeinflussen kann. Und gerade als Informatiker hat man das ein oder andere Mal dann doch schon Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen. Also überzogen gesagt natürlich, ne? Dann, was auch interessant ist, positiv denken hört sich immer an wie Therapie, aber eigentlich sollte das ein normaler Bestandteil des Lebens sein und keiner, den man jetzt irgendwie aktiv fördert, indem man sagt, ich denke jetzt positiv oder so. Da habe ich vielleicht auch ein paar interessante Sachen und Tipps für euch. Gerade was auch die Dankbarkeit an einen selber betrifft. Ja. Dann vielleicht auch wie man den ganzen Input, den man am Tag vielleicht bekommt, wo vielleicht auch interessante Sachen bei sind, die man weiterverfolgen möchte, wie man das handelt, das wäre vielleicht auch noch ein Thema. Ja, das ist so die Idee des Podcasts, ja. Und längentechnisch werden wir da auch nicht auf eine Stunde gehen, sondern wahrscheinlich eher bei, na, ich sag mal, jetzt sind wir bei einer Viertelstunde. Das ist vielleicht auch so die Länge, Viertelstunde, 20 Minuten, die gut zu verdauen sind. Und deswegen werden wir das mal in dem Zeithorizont versuchen. Ja. Genau. Ja, das ist so die Idee, diese Lücke im Podcast zusammen mit Holger zu schließen. Ich weiß, und denke, dass es auch in deinem Interesse ist. Ich weiß und ich denke, eigentlich schließt es sich ja fast aus. Also ich glaube, es ist in Holgers Interesse, weil dieses Projekt ist was, was Holger auf jeden Fall weiterführen möchte. Und ja, ich sag mal, ganz oder gar nicht wäre ja da der richtige Weg, um euch auch so ein bisschen die Sicherheit zu geben, gibt es denn jetzt nächste Woche was zu hören oder nicht? Weil ja, sonst entwöhnen wir euch quasi auch den Podcast und das wollen wir ja nicht tun. Ja, ich denke in diesem Sinne, da wisst ihr Bescheid, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Der Podcast wird also dazu dienen, euch ein bisschen mit Ansichten zu versorgen, Denkanstöße, Anregungen zu geben und ich denke mit dem Podcast und halt auch mit dem Blog, ne, hätte ich mein kleines Ziel erreicht, wenn ihr an irgendeiner Stelle sagt, das ist eine gute Idee oder ja, da könnte man mal genauer ein oder tiefer einsteigen und das für euch selbst macht, ne? So, in diesem Sinne würde ich den Podcast für diese Folge auch schon beenden. Wir haben eine Viertelstunde zusammen verbracht. Ihr wisst, worum es demnächst geht und ja, aus dieser Sendung werdet ihr vielleicht noch nicht viel mitgenommen haben, aber ich denke, in Zukunft ist hoffentlich das eine oder andere für euch dabei. Dann bis dahin, macht's gut. Tschüss.